Guck meine Liebe in den Augen, wie sie ihr Licht. Habe zu oft gehofft, dass du die eine für mich bist. Doch du warst zu weit, so wunderschön. Wusste nicht, welchen Schritt sollte ich nun gehen. Geweint in der Nacht und gewiegt in den Schlaf. Wärme, Herzlichkeit, der ich in dieser Zeit bedarf. Ich schreibe aus Liebe und aus Tränen. Bitte Gott, lass sie meine Liebe zu mir sehen. Ich sehe das Funkeln deiner Augen, die das Licht in das schwarze Dunkle bringen. Auch wenn meine Gespräche mit dir verstauben, sind sie so nah, hör das Echo klingen. Und lass es bitte in deinen Ohren singen, um die Liebe im Herzen zu rauben. Wie so oft bin ich dir so fern, doch der Zusammenhalt ist der Liebe Kern. Ich trete mit Füßen eiskalte Gefühle. Ich glaube den Lügen, will keinen Halt spüren. Lass Hände gefrieren, lass Verlangen aus an. Es muss Wärme verlieren, so dass Gedanken stehen. Jetzt sehe ich die kalte Schulter von dir. Was hab ich falsch gemacht? Bitte sag es mir. Werde meine Lippen im Meer auf den deinen spüren. Wie kalt es klingt, ich lasse mich von dir verführen. Das Feuer brennt in der kalten Nacht. Du hattest mich um meinen Sinn gebracht. Jetzt erst zeigst du dein wahres Ich. Egoistisch, selbstverliebt, was ist daran romantisch? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Die Prinzessin gefunden, doch sie zieht mich in ein Meer. In ein Meer aus Tränen, ja, ich wein um dich. Weißt du noch beim Italiener, dort am Tisch? Wir hatten gemeinsam gelacht und die Augen. Ich dachte, an diese Göttin werd ich glauben. Und nun, unsere Liebe war ein Spiegel. Er zerbarst in tausend Teile, war halt ein Spiegel. Ich trete mit Füßen eiskalte Gefühle. Ich glaube den Lügen, will keinen Halt spüren. Lass Hände gefrieren, lass Verlangen aus an. Es muss Wärme verlieren, so dass Gedanken stehen. Ich möchte dich zurück, du warst mein größtes Glück. Mein Herz hab ich verloren, es liegt bei dir verborgen. Der Gedanke, den du hegst, ob du sollst sagen ja oder nein, das ist, was du dich fragst, Tag aus, Tag ein. Doch du bist so verwirrt, die Frage bleibt jetzt offen. Ob sich mit mir irrt oder sollst du selbst hoffen. Ich denke Tag und Nacht, wie glücklich du mich hast gemacht. Nun bist du nicht mehr da, die Trauer doch sehr nah. Wie ich dich verletzt und du mich geschätzt. Jetzt ist die Zeit um, deine Liebe fast stumm. Meines schreit vor Schmerz, es blutet mein Herz. Du bist meine einzige Rettung, standhaft wie eine Festung. Gibst Schutz und Halt, wenn stürmisch und kalt. Das alles hab ich verloren, wir retten den Rest. Unsere Liebe soll neu geboren. Doch jetzt merke ich, ich bin verloren. Ich trete mit Füßen eiskalte Gefühle. Ich glaube den Lügen, will keinen Halt spüren. Lass Hände gefrieren, lass Verlangen aus an. Es muss Wärme verlieren, so dass Gedanken stehen. Ich trete mit Füßen eiskalte Gefühle. Ich glaube den Lügen, will keinen Halt spüren. Lass Hände gefrieren, lass Verlangen aus an. Es muss Wärme verlieren, so dass Gedanken